Упражнение 11, страница 120. Олимпиасига. Im Februar 1976 fanden die 12. Olympischen Winterspiele in Innsbruck statt. Sie dauerten 12 Tage. Ausgezeichnet kämpften in diesen Tagen die UdSSR und die DDR-Sportler. Die UdSSR-Mannschaft hat den ersten Platz eingenommen. Die DDR-Mannschaft hat den zweiten Platz erkämpft. Zu den stärksten Sportlern dieser Spiele gehörte Ulrich Wehling aus der DDR. Er war Olympiasieger in der nordischen Kombination. Springen und 15 Kilometer Langlauf. Mit 19 Jahren siegte er in Sapporo. Mit 21 Jahren gewann er bei den Weltmeisterschaften in Falun 1974 den Weltmeistertitel. Und mit 23 Jahren erkämpfte er zum zweiten Mal Gold bei Olympia. Ulrich Wehling erzählte über die ersten Tage in Innsbruck. Am 1. Februar trafen wir in Innsbruck ein. Als wir das olympische Dorf besichtigt hatten, fuhren wir zum Hotel Inntalerhof. In diesem Hotel mussten wir wohnen. Dort war es gemütlich. Jeder kannte jeden, denn wir trafen uns hier nicht zum ersten Mal. Wir standen um 7 Uhr auf. Nach dem Frühstück verließen wir das Hotel. Wir trainierten bei herrlichem Wetter. Wenn wir vormittags sprangen, dann kamen wir erst um 2 Uhr zum Mittagessen. Wenn wir im Springen nachmittags trainierten, dann aßen wir schon um 11:30 zu Mittag. Und um 16:30 tranken wir Kaffee. Um 6 Uhr aßen wir Abendbrot. Und dann gingen wir für 2 Stunden in die Halle. Dort spielten wir oft Fußball oder Volleyball. Ich trainierte jeden Tag den 15 Kilometer Langlauf. Mit meinen Ergebnissen im Training war ich zufrieden. Am 8. Februar um 9 Uhr morgens fuhren wir wieder für 2 Stunden in die Halle. Alle waren sehr guter Stimmung. Gestern hatten unsere Sportler Hans-Georg Aschenbach und Jochen Danneberg gesiegt. Sie sind fantastisch gesprungen. Wie werde ich springen? Fragte ich mich. Um 13 Uhr begann der Wettkampf im Springen. Das Springen war herrlich. Ich gewann und auch Konrad Winkler wuchs über sich selbst hinaus. Unsere Freude war unbeschreiblich. Im Hotel aßen wir schnell ein belegtes Brot und dann trainierten wir noch Langlauf. Nach dem Abendbrot sprachen wir noch einmal über heute und morgen und um 9:30 gingen wir schlafen. Am nächsten Tag war der Wettkampf im 15 Kilometer Langlauf. Ich kämpfte wie ein Löwe und siegte. Ich wurde zum zweiten Mal Olympiasieger. Man gratulierte mir zum Sieg. Ich war glücklich.